Konstanze. Dich wieder zu sehen, dich, oh, wie ängstlich, oh, wie feurig, klopft mein liebevolles Herz, klopft mein liebevolles Herz, klopft mein liebevolles Herz. Und es Wiedersehens zerre, schon zitter ich und wanke, schon zag ich und schwanke, schon zag ich und schwanke. Es hebt sich die schwellende Brust, es hebt sich die schwellende Brust, es hebt sich die schwellende Brust. Ist das ihr Lispeln? Es wird mir so bange. War das ihr Seufzen? Es glüht mir die Wange. Täuscht mich die Liebe? War es ein Traum? Täuscht mich die Liebe? War es ein Traum? Täuscht mich die Liebe? War's ein Traum? Oh, wie ängstlich! Feurig klopft mein liebevolles Herz, klopft mein liebevolles Herz, klopft.